هل المسح أفضل ولا الغسل أفضل؟ يعني هل تمسح أفضل ولا تغسل أفضل؟ فبعضهم قال المسح أفضل وبعضهم قال الغسل أفضل. ولكن المسح سنة. أيوة طبعا الله سبحانه وتعالى يحب أن تأخذ رخصة، أن تؤتى رخص الله سبحانه وتعالى، أن تأخذ الرخصة. الله أعطاك رخصة فأخذها، ليش لا؟ بارك الله فيكم. صفوان ابن عسال رضوان الله عليه ذاكته بقفيد محمد صلى الله عليه وسلم هات أنس بفولن، هات أنس بفولن، باس أف بفولن. Wenn wir auf der Reise waren, dass wir unsere Ledersocken nicht ausziehen. Nicht ausziehen, 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden. Außer, wenn wir in Janabe-Zustand gewesen waren, aber von Schlaf oder Stuhlgang oder Urin haben wir die nicht ausgezogen. Das ist Barakallahu fikum das Hadith. Das war ein Nasa'i al-Tirmidhi und das ist jetzt von al-Tirmidhi so und Ibn Khuzaymah. Hier Barakallahu fikum Safwan Rahimahullah Ridwanullah alayhi, der hat uns erzählt, der hat gesagt, als wir auf der Reise waren, hat der Prophet uns befohlen, 3 Tage, 3 Nächte über die Socken zu streichen, heißt das. Wenn man auch Toilettengang gehabt hat, wenn man auch geschlafen hat. Aber als man Janabe-Zustand gehabt hat, was ist Janabe-Zustand? Janabe-Zustand ist Geschlechtsverkehr mit der Frau jetzt. Oder Feuchttraum, feuchten Traum. Das wird, du schläfst und du träumst etwas und dann hast du Samenguss. Das ist Barakallahu fikum bei Männern und Frauen. Hier, du musst dann deine Ledersocken ausziehen oder die Socken ausziehen, weil du dich waschen musst. Aber normal, schlafen, Toilettengang und so weiter, alles was Wudu ungültig macht, kein Problem, außer Janabe, dann kannst du Wudu machen und dann streichen über die Socken. Auf der Reise, 3 Tage, 3 Nächte. Es gibt etwas Interessantes hier in diesem Hadith. Erstmal, Barakallahu fikum, die Zeit. Das heißt, wenn man auf der Reise ist und da hat man die Socken angezogen, da hat man 72 Stunden ungefähr, 4 Streichen. Du brauchst nicht die ganze Zeit die Socken ausziehen und so weiter. Da sagt man ja, da wird man Geruch bekommen und so, das ist was anderes hier. Zweitens, Barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es einen Befehl. Der Prophet hat uns befohlen, sagt Safwan. Und wir haben gelernt, wenn der Prophet einen Befehl gibt, dann ist dieser Befehl eine Art Verpflichtung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir sind verpflichtet auf der Reise über die Socken zu streichen, aber nein, weil der Befehl, es gibt 2 Formen vom Befehl. Ein Befehl, was unbedingt zu machen ist, dann ist das Verpflichtung. Aber ein Befehl, das ist nicht unbedingt, das ist Aufforderung und das ist beliebt Form. Und deshalb durch die Konsens der islamischen Nation sagt man, streichen über die Socken ist beliebt und nicht Pflicht. Drittens, Barakallahu fikum, was ist besser? Über die Socken zu streichen oder die Füße zu waschen? Manche Gelehrten sagen das, die anderen sagen das. Aber weil streichen über die Socken Sunna ist, und du bist auf der Reise zum Beispiel, da kannst du diese Sunna nehmen und du kommst dafür Ajr. Weil Allah dir ja eine, sozusagen, eine Erleichterung gegeben hat, dann nimmst du das von deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith, Rakam 56. Wa an Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qal, ja'ala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. الحديث ظاهر واضح ما نحتاج بارك الله فيكم نشرح الحديث. إذا كنت على سفر 3 أيام بلياليهن، إذا كنت مقيم مانك مسافر يوم وليلة تلبس الجوربين، ولكن يوم وليلة من أول انتقاض للوضوء. انتبه يا أخو، انتبهوا، من أول انتقاض للوضوء، ليس من أول لبس. يوم لبس، أنت لبست الصباح وصليت ما انتقض وضوءك الظهر، وما انتقض وضوءك العصر، والعصر انتقض، بعد العصر انتقض الوضوء، فللمغرب، لصلاة المغرب أنت توضأت، فمن صلاة المغرب عندك يوم وليلة تستطيع تمسح الخفين. لاحظوا هذا، الكثير ما يعرف هذا، الكثير يظن أن المسح يبدأ، وقت المسح يبدأ باللبس. لا، وقت المسح يبدأ بأول وضوء للمسح، يعني أول انتقاض. انتقض وضوءك صلاة العصر، من هناك تبدأ، لأنك توضأت على مسح، عندك يوم وليلة، أو في السفر 3 أيام بلياليهم. لاحظتم هذا؟ طيب بارك الله فيكم. ده حديث نوما زكسون فمسي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ذاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أنس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يا هات أنس دراي تاجة ودراي نشتة، دراي تاجة متير النشتة نتولي فيها دي رايزند في عين رايزند und ein Tag und eine Nacht فيها einen der nicht auf der Reise ist bezüglich المسح الخفين. hat uns diese Zeit gegeben. Das bedeutet, das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, barakallahu fikum, wenn du auf der Reise bist, dann hast du 3 Tage und 3 Nächte Zeit, über die Socken zu streichen, ohne dass du das ausziehst, außer in einer Form, wenn du Janabe hast. Oder zum Beispiel, wenn die Frau ihre zum Beispiel Periode bekommt, dann kann sie sowieso nicht beten und sowas. Auf jeden Fall. Und bei einem, der nicht auf der Reise ist, 1 Tag und 1 Nacht. Aber wie zählt man? Ab wann zählt man diese 3 Tage und 3 Nächte? Viele denken, ab dem Anziehen der Socken. Nein. Man zählt ab dem ersten Wudu, was du gemacht hast, nachdem du über die Socken oder während du über die Socken gestrichen hast. Das heißt, Beispiel: Du hast früh Gebet, du hast früh Wudu gemacht, du hast dann deine Socken angezogen. Duhr Gebet, dein Wudu war noch da. Also du hast nicht etwas nicht getan, was dein Wudu ungültig gemacht hat. Asr Gebet, ist dein Wudu ungültig geworden. Dann hast du Wudu gemacht und hast du gestrichen. Ab diesem Moment hast du 1 Tag, 1 Nacht, wenn du nicht auf der Reise bist. Und wenn du auf der Reise bist, 3 Tage, 3 Nächte. Du kannst streichen. Das ist Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denkt man an die Leute, die zum Beispiel draußen arbeiten. Wenn sie bei jedem Wudu ausziehen und sowas, das ist sehr schwer. Oder in der Wüste, das ist sehr kalt. Naam, barakallahu fikum. Wa an Thawban qal 57. ثوبان بارك الله فيكم قال رضوان الله عليه بعث رسول الله سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. السرية يا أخوة هي مجموعة من الجنود. فلما بعثهم قال لهم أمرهم أن يمسحوا على العصائب. العصائب هي ما يعصب بها الرأس، ما يعصب بها الرأس يعني يشد بها الرأس، مثل العمامة الطاقية إلى غير ذلك. وأما التساخين فهي المراجل الخفاف، يعني اللي تسخن الرجل، تسمى الخفوة ولكن تسمى تساخين في اللغة العربية. وأما قوله بارك الله فيكم العمائم وكذا فهو مدرج من كلام الراوي، يعني هو فسر يعني الحديث هو أصلا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. فالراوي رحمه الله تعالى شرح لنا هذه المسألة بارك الله فيكم. والحديث فيه جواز المسح على العمائم كالمسح على الخفين. هل يشترط للمسح على العمامة أنه يكون الإنسان لبس العمامة؟ العمامة هو كل ما يعم الرأس أو يعصب الرأس. هل يشترط بالمسح على العمامة أن يكون الإنسان قد لبسها وهي بعض وضوء؟ لا، ما في، ما عندنا كلام بالمرة. وهل هذا في له وقت معين أو كذا؟ ما في. وقال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط ومسح على الناصية وكمل بالعمامة، يعني أخذ قليل هكذا وبعدين مسح على العمامة. يعني أنت مثلا إذا كان عندك شيء يغطي رأسك، كان إذا عندك شيء يغطي رأسك فما في داعي أنك تزيله، إنما تأخذ شوي من رأسك وتمسح على العمامة. وكذلك بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تمسح على الحجاب. بالنسبة للأذنين سهل، الأذنين تدخل إيدها كذا، وأما الرأس فيجوز لها أن تمسح على حجابها سواء لبسته على طهارة أو على غير طهارة. بارك الله فيكم. ثوبان رضوان الله عليه hat berichtet, der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Gruppe von Soldaten gesandt, eine Brigade gesandt, und der hat ihnen befohlen, dass sie über ihre Kopfbedeckungen und über ihre Ledersocken, er hat sie befohlen, dass sie über ihre Kopfbedeckungen und Ledersocken streichen. So ist das Hadith und das ist bei Ahmed und Abu Dawud. Was ist, barakallahu fikum, hier gemeint? Das bedeutet, man kann auch auf die Kopfbedeckung bei Männern oder bei Frauen streichen. Aber über Kopfbedeckungen zu streichen, hat nicht die Bedingungen oder Voraussetzungen, die man für Socken hat. Das wird, es gibt keine Zeit, keine bestimmte Zeit. Es gibt nicht zum Beispiel, dass man erstmal Wudu gehabt hat und dann die Imame angezogen. Es gibt das nicht. Und manche Gelehrten haben gesagt, das ist barakallahu fikum, weil man zum Beispiel, weil die auf einer Reise sind und weil die Brigade sind und sowas, als Erleichterung gemacht hat. Es gibt ja eine Entschuldigung für sie. Und Ibn al-Qayyim sagte, wenn man über Kopfbedeckung streichen will, dann erstmal ein bisschen die Haare nehmen, vorne, und dann über die Kopfbedeckung. Und für Frauen auch, die Frauen, die können über die Kopfbedeckungen, barakallahu fikum, streichen, ist kein Problem. Was machen sie mit Ohren? Die tut ihr Hand drin mit den zwei Fingern. Du brauchst nur zwei Finger. Dein Zeigefinger innen, das wird innen des Rohres, Ohres, Entschuldigung, und Daumen von außen, du streichst und das ist alles. Aber in diesem Hadith gibt es auch bezüglich Al-Ama'im. Das bedeutet Kopfbedeckungen. Al-Hadith Al-Thamin wal-Khamsin. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا أي موقوفا عليه. وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. الحديث واضح، ما أحتاج أتكلم عليه كثيرا. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا إن شاء إلا من الجنابة. الحديث واضح يا أخو. انه اذا واحد توضأ واراد يصلي فليمسح الخفين ويصلي خلاص، يعني هو طاهر على طهارة صار. ولكن في هذا الحديث لم يحدد وقتا، لم يحدد هنا وقتا، ولكن الوقت حدده حديث علي رضوان الله عليه، وحدده كذلك بارك الله فيكم حديث المغيرة أو غيرهم من الصحابة الذين، أو حديث صفوان حدد الوقت تماما. حديثنا ما أختم في مسك بارك الله فيكم، عمر رضوان الله عليه ذاكته وان أنس أوخ يبليفته بس بخوفيت عمر هدس كذاكت وان أنس هدس يبليفت فم بخوفيت صلى الله عليه وسلم فن يمنت فن أيش وضوء مخت Und hat seine Socken angezogen. Der sollte darüber streichen und dann damit beten. Und er sollte das nicht ausziehen, wenn er will, außer von Janaba. Das Hadith ist bei Dharqutni wal Hakim. Das Hadith ist klar. Das hat nicht viel zu sagen hier, außer eine Sache. Und zwar, der hat hier keine Zeit angegeben. Aber barakallahu fikum, in anderen Hadithen gibt es natürlich Zeitangaben. Al-Hadith 59. An Abi Bakra, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu rakhasa lil musafiri thalathat ayyam wa layalihin, wa lil muqim yawman wa layla. وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. نعم. حديث واضح يا أخو، ما يحتاج مرة أخرى تحديد يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. وهنا بين شيء أنه رخص للمسافر، ما قال أمر هنا، فهي رخصة، هي رخصة. أبو بكر رضوان الله عليه زاكته دريت محمد صلى الله عليه وسلم إرلاوبته أينن رايزندن دراي تاجة und drei Nächte und einen nicht reisenden ein Tag und eine Nacht. Wenn er Wudu macht und die Socken angezogen hat, der Prophet erlaubte, dass man über die Socken streicht. Das Hadith ist auch nochmal klar. Das heißt, streichen über die Socken kommt danach, nachdem man die Socken angezogen hat, und da hat man davor Wudu gehabt. Zweitens, drei Nächte und drei Tage für einen Reisenden, für einen Nichtreisenden ein Tag und eine Nacht. Ist klar nochmal, barakallahu fikum. Das letzte Hadith, al-Hadith al-Akhir, war an Ubay ibn Amara, radiyallahu, hu Imara, radiyallahu anhu, annahu qal, Ya Rasulallah, amsahu ala al-Khuffain, qala na'am, qala yawman, qala na'am, qala wa yawmain, qala na'am, qala wa thalathat ayyam, qala na'am, wa ma shi'ta. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي والحديث ضعيف. انتبهوا، ليش هذا الحديث لو ما كان ضعيف كنت أنت دائما تستطيع تمسح الخفين، عندك يوم يومين خمسة تسعة كما تحب، فقط تلبس وتمسح. لا هذا غير شيء، لا القصد أنه عندك وقت مفتوح، ولكن الحديث ضعيف يا أخو، الحديث ضعيف. فذلك ما يعني الحديث فيه، قال له يوم، نعم عندنا دليل في يوم، يومين عندنا دليل، ثلاث أيام فيها إذا كان مسافر. قال له طيب وما شئت، يعني مثل ما بدك مثل ما تريد، ولكن هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم. قال المنذري وأحمد رجال، قال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت. وابن الجوزي قال هو موضوع. ولو ثبت لكانت الأحاديث التي تقيد بيوم يومين تقيد هذا الحديث، حتى لو ثبت لقيدته الأحاديث تبع اليوم والثلاث أيام. نعم، بس ليس حديث، بارك الله فيكم، حديث أبي ابن عمارة رضي الله عنه أزاكته أو بروفيت أو بروفيت أو جزنت الله كان إيش كان إيش أوف دي زوكن أو دا إبا دي زوكن شترايشن دي بروفيت زاكت يا Der sagte ihm ein Tag, der Prophet sagte ja. Der sagt zwei Tage, der Prophet sagte ja. Der sagte ihm drei Tage, der Prophet sagte ja. Und wie du willst. Wie lange du willst. Das Hadith ist bei Abu Dawud. Aber das Hadith ist schwach. Das Hadith ist schwach. Al-Imam Ahmed sagte, die Überlieferer kennt man nicht. Ad-Darqutni sagte, diese Überlieferung stimmt nicht. Ibn al-Jawzi, der sagte, dieses Hadith ist erfunden. Warum? Es gibt hier an diesem Hadith, der hat ihm gesagt, und wie lange du willst, das, was ist das, ein Tag, eine Nacht und drei Tage, drei Nächte. Aber trotzdem sagen wir, wenn dieses Hadith stimmen würde, oder authentisch gewesen wäre, dann kann man sagen hier, die anderen Hadithe, die haben das beschränkt. Indem der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, ein Tag, eine Nacht für einen Nichtreisenden und drei Tage, drei Nächte für die Reisenden. Deshalb, barakallahu fikum, aber das Hadith ist schwach. Deshalb bleiben wir bei den starken und authentischen Hadithen. Und somit, barakallahu fikum, haben wir dieses Thema zu Ende geführt, inshallah. Und inshallah, nach der Pause, das wird nach unserer Pause, werden wir dann anfangen mit Nawaqid al-Wudu. Hakada barakallahu fikum. Intaha hadha al-bab. Wa inshallah, al-marra al-qadim, sentkellem an Nawaqid al-Wudu. Nawaqid al-Wudu. Intabu ya akhu, hatta nuraji' nlakhis alladhi takallamna. Nlakhis alladhi takallamna. Yajuzu al-mashu ala al-khuffay. يجوز المسح على الخفين للمسافر ثلاث أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة إلا إذا أجنب، إذا أجنب خلاص ما يمسح على الخفين. المسح على الخفين سنة وثبت بالأحاديث الصحيحة، بل قال أهل العلم كذلك بالقرآن. الأمر الذي بعده، المسح يبدأ لابد، أولا لابد أن يلبس الإنسان الجوربين أو الخفين أو إلى غير ذلك على طهارة، يعني يكون متوضي ولابسه. ويبدأ المسح، توقيت المسح، من أول مسح وليس من أول لبس. وينتهي المسح إما بانتهاء الوقت أو بالجنابة. وهنا سؤال مهم، سؤال المهم، رجل توضأ فانتهى وقت المسح، يعني توضأ مثلا على صلاة، بدأ المسح صلاة الصبح فمسح صبح ظهر عصر مغرب عشاء، ثاني يوم الصبح بده يصلي، طيب انتهى الوقت ماذا يفعل؟ يخلع ويتوضأ من جديد. طيب انتهى الوقت ولكن هو لسه على وضوء، عنده وضوء، يستطيع ان يصلي حتى لو انتهى وقت المسح. اما لو انتقض الوضوء فلا يستطيع. فهمتم الصورة؟ اعيد الصورة مثال عليها. انت مسحت مثلا، كان عندك آخر مسح تستطيع تمسحه صلاة العصر فرض، فمسحت صلاة العصر صليت العصر وانت ما انتقض وضوءك، بس انت عند صلاة العصر انتهى المسح. فاذا انتقض الوضوء لازم تخلع حتى تتوضأ من جديد. طيب انت ما انتقض وضوءك الى صلاة المغرب، تستطيع ان تصلي لانه عندك وضوء، وتستطيع حتى اذا بقي عندك وضوء وما انتقض الوضوء تستطيع ان تصلي حتى العشاء. لانه البعض يظن انه اذا انتهى وقت المسح بطل الوضوء، ولا دليل على ذلك. ويجوز المسح على على العمائم وغيرها، كما في الحديث بارك الله فيكم حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخي. نعم بارك الله فيكم. als eine Abschlusserklärung für das was wir alles erklärt haben mit Beweisen. المسح streichen über die Socken, Socken oder Ledersocken oder Schuhe, Sandalen, alles was dein Fuß bedeckt. Es ist erlaubt und das ist eine Sunna. Es gibt dafür jetzt Zeit. Erstmal, es gibt eine Voraussetzung. Wenn du Masih machen willst, dann solltest du die Socken angezogen haben, nachdem du Wudu gehabt hast. Al-Masih, wenn dein Wudu dann ungültig wird und du willst nochmal beten zum Beispiel, oder du willst Wudu nehmen, dann streichst du über die Socken, du brauchst das nicht auszuziehen. Du hast einen Tag und eine Nacht, wenn du nicht auf der Reise bist. Und du hast drei Tage und drei Nächte, wenn du auf der Reise bist. Das fängt an bei dem ersten Messer, die Zählung der Tage, das fängt bei dem ersten Streichen und nicht bei dem ersten Anziehen. Wenn die Zeit zu Ende ist, wenn die Zeit zu Ende ist, das wie du zum Beispiel, du hast Messer angefangen, Salat al-Asr, du hast einen Tag, eine Nacht, bis Salat al-Asr am nächsten Tag. Salat al-Asr hast du gebetet und du hast noch Wudu. Du kannst noch beten, solange du Wudu hast. Aber wenn du etwas, wenn du dann kein Wudu mehr hast und du willst beten, du kannst nicht mehr Masih machen, weil die Zeit zu Ende ist. Dann musst du die Socken ausziehen und dann wieder Wudu machen, wenn dein Wudu ungültig ist. Aber wenn dein Wudu gültig ist, wenn du auch die Socken ausgezogen hast, dann kannst du noch beten, solange du Wudu hast. Weil manche Gelehrten gesagt haben, wenn du die Socken ausziehst, wenn die Zeit von Masih, wenn ein Tag, eine Nacht vorbei sind, dann ist dein Wudu auch ungültig. Das stimmt nicht. Es gibt dafür keinen Beweis. Und dazu, barakallahu fikum, man kann auch über die Kopfbedeckungen überhaupt streichen, ob Männer oder Frauen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Und das ist dieses Thema. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Die sind, barakallahu fikum, 9 Hadithe diesbezüglich, barakallahu fikum. Sage nochmal, alles was dein Fuß bedeckt, kannst du drauf streichen. يعني المسح يكون على كل شيء يغطي قدميك. سواء كان سخينا او غير سخين، سواء كان جلد او غير جلد، فيجوز تمسح عليه. طيب الأسئلة حول الموضوع بس ما تطلعوا لي بمواضيع تانية. في أنا فخاقة هدن سم تيما نشت أين أندس تيما. نعم wenn wir fertig sind von Fragen zum Thema, dann können wir allgemein beantworten. Aber erstmal zum Thema. Und jede Frage, die nicht zum Thema ist, werde ich nicht beantworten. Nicht, dass einer sagt, ja, der Sheikh hat meine Frage nicht beantwortet. السؤال الذي ليس في الموضوع يبقى جانبا. حتى ما تقول ما يجيب على سؤالي. نعم نعم يا اب ديزا اب داين مسح فينكس دو ان دو واس ام فلوغافن دو هاس مسح gemacht und dann bist du geflogen ab diesem erzählst du يا نعم نعم أنت مسحت وصليت العصر، فصار عندك خمس، صار عندك يوم وليلة لتاني يوم العصر. فالعصر كيف؟ إذا كنت قبل العصر توضأت ومسحت فتستطيع أن تصلي بهذا المسح. نعم هنا عدن والظهر خمسة، فالعصر أنت قبل العصر راح الوقت، راح الوقت. أما إذا ما راح الوقت ها يعني يوم وليلة تقريبا. نعم نعم نعم مو على هذا قول ابن القيم. صح. هل المرأة تشيل شيء من الجمال تمسح على ناقيتها ولا راسها على؟ لا ليس واجبا على. لحظة تبغود اشتت انا خاك اسكت بذات ابن القيم ذات اذ كده في اخ عن حديث بس فيه شون بهندل تابن Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Messah gemacht hat, der hat ein bisschen von seinen Haaren hier genommen und dann über die Imama gemacht. Der sagte, was ist jetzt für Frau? Macht sie das? Sie kann, wenn sie will, aber sie braucht das nicht unbedingt. Das ist nicht muss. Sie kann nur über ihr Hijab streichen, fertig. Na. نعم. أنت على الوضوء صليت ولما راح الوضوء مالك هل يجب عليك أن تنزع وتتوضأ ولا بس ترجع تنزح؟ جيد هذا السؤال. أنا حكيت هذا ولا؟ بالألماني بتصور. طيب المهم إذا انتبه، إذا لبست الجوربين وثم خلعتهم ولسه عندك وضوء فترجع تلبسهم ما عندك اي مشكل لانه وضوءك ما انتقض. اما اذا لبستهم فانتقض الوضوء، انتبه، فانتقض الوضوء فتوضأت وثم يعني ومسحت وبعد شوي نزعت الجوربين، لسه عندك وضوء. ولكن لو لبست الجوربين وانتقض وضوءك فيما بعد واردت تمسح ما تمسح، لانه انت ما ادخلتهما طاهرتين. لا، المسح شيء والوضوء شيء. الوضوء له نواقض والمسح له نواقض، ونواقض المسح انه تخلع الجوربين من وضوء مسح وليس من وضوء غسل المسح. اما اذا باقي عنده وضوء فاذا لبسهم بعدين. اما اذا لبست الجوربين ومسحت فخلعت فانتقض الوضوء خلاص انتهى، حتى لو رجعت لبستهم خلاص. في مسألة طيبة، رجل لبس جوربين ولبس فوقهم جوربين وفوقهم جوربين ومسح على الفوقانيات على اللي فوق وبعدين انتقض الوضوء فخلع الفوق وبده يمسح التحت، لا، إذا كان قد مسح فلازم يمسح اللي فوق. طب الواحد لا يعقد المسألة، المسألة سهلة بس بدها فهم يعني. أنا ما قلت لك تكلم، ترفع إيدك في الموضوع قوله. كان بزيتسون فالدودة أنا هند نشج أبقه هو بنات مسح؟ إيه؟ مرة واحدة بتمسح مو ثلاثة، مرة مسح مرة ونزع. ايه بس ما زال على وضوء. ايه المسح ايه ما زال عنده وضوء. اذا لبسهم وبعدين انتبه وبعدين انتقض وضوءه فما يستطيع يمسح لانه كان قد خلعهم، ما لبسهم طاهرتين. لا كي خلعهم ما انتقض الوضوء، انما انتقض المسح. اي بس الوضوء لا باقي، هو يعني خلع وباقي على وضوء، ان شاء الله يصلي 20 صلاه. لا لا كلام يد كان يبذل فوق بال. بارك الله فيكم. Die Frage vom Bruder ist, eine Person hat Socken angezogen und er hat noch Wudu. Und er hat die Socken ausgezogen und dann wieder angezogen. Kann er Messech machen? Ja. Die Person hat Wudu gehabt. Er hat die Füße gewaschen. Er hat dann die Socken angezogen. Und nach einer Stunde, zwei Stunden hat er die Socken wieder ausgezogen. Der hat noch Wudu. Der hat nicht gemacht, was Wudu ungültig macht. Und er hat dann die Socken angezogen. Und später, zwei, drei Stunden später, ist er, sein Wudu ist ungültig geworden. Kann er Messech machen? Natürlich. Natürlich kann er Messech machen. Erstens. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante. Eine Person hat Socken, ein Bruder zum Beispiel, hat Socken hat Wudu gemacht, Socken angezogen. Und nach ein paar Stunden ist Wudu ungültig geworden. Er hat Messech gemacht. Er hat Messech gemacht. Pass auf. Gestrichen über die Socken. Dann, nach ein paar Stunden, hat er die Socken ausgezogen. Ausgezogen. Aber der hat noch Wudu. Der hat noch Wudu. Eine Stunde später hat er die Socken angezogen. Der hat noch Wudu. Kann er damit beten? Ja, alles ist in Ordnung. Weil sein Wudu ist noch, auch wenn er die Socken ausgezogen hat. Aber der hat Wudu verloren. Und der will jetzt Wudu machen. Kann er über die Socken streichen? Nein. Nein. Warum? Weil der Bruder, als er die Socken angezogen hat, die waren nicht von ersten Wudu, sondern die waren nach einem Wudu von Messech und nicht ein Wudu von Waschen. Lernt dies. Wudu von Messech und Wudu von Waschen. Der hat sein Wudu verloren. Der hat Messech gemacht. Später ausgezogen. Der hat noch Wudu. Ausziehen heißt nicht Wudu ungültig machen. Wudu hat er noch. Der hat wieder angezogen. Später Wudu verloren. Der will jetzt streichen. Hier streicht er nicht. Obwohl manche Gelehrten sagen, der kann über die Socken streichen. Aber wenn wir das Hadith sehen, der Prophet sagte, ich habe meine Füße in die Socken reingesteckt und die waren, die Füße, die waren rein. Aber hier, die Füße waren nicht rein. Weil er nach Messech gemacht hat. Jetzt noch eine Variante. Er hat angezogen, Messech gemacht und ausgezogen. Und dann später Wudu ist ungültig geworden. Und er will jetzt anziehen, damit er Messech macht. Nein, das geht nicht. Weil er kein Wudu gehabt hat. Das ist die Variante, die er gefragt hat. Bitte. Ja? Ja? Ja? Ja? Solange du Wudu hast, dann, wenn du auch die Socken ausgezogen hast. Ja, du hast dein Wudu noch. Das ist die zweite Variante, was wir gesagt haben. Doch? Du hast angezogen, dann hast du Messech gemacht, dann warst du auf Toilette, dann bist du raus. Du hast Messech gemacht, Wudu gemacht mit Messech, dann ausgezogen. Kannst du beten? Ja, weil dein Wudu noch gültig ist. Aber wenn du später dann Wudu machen willst und über die Socken streichen willst, dann nicht. Weil du deine Füße in die Socken gesteckt hast und die waren nicht von Rüssel, die waren von Messech. Na. La, bis wahde. Bis wahde, Jesus. Bis yamsah al-imam, mit dem Rijli. وحتى لو رجع ما في يعني ما في هيئة معينة. Der Bruder sagt, wie macht man Messech auf Imama? Wie macht man Messech auf Kopfbedeckung? Wie der Kopf einmal nach hinten und von hinten zurück, es gibt keinen Beweis dafür. Du kannst nur einmal machen. oder zurück auch machen. Kein Problem. Es gibt in dem Hadith, was wir auch behandelt haben, bezüglich dem Messah, barakallahu fikum, ala al-Ra'as, mit dem Prophet Muhammad als er natürlich über Imama das gemacht hat. Aber, يعني, ما في هيئة واضحة في مثل هذا الأمر. يعني المغيرة بن شعبة قلنا توضأ فمسح النبي بناصيته وعلى العمامة والخفين. كيف مسح على العمامة والخفين؟ طبعا في أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح ماذا فعل؟ بدأ بمقدم رأسه. عبد الله بن زيد, حديث عبد الله بن زيد, مقدم رأسه. Es gibt nichts, barakallahu fikum, bezüglich der Imama, genau wie er das macht. Naam. In der Klammer mit. Tadda. Tadda. لا على الطاقية, لأنه طاقية إمامة. يستطيع هذا ويستطيع الثاني. هنا. Kann man über die Mütze, was man auf dem Kopf hat, diese Mützen, was wir hier tragen, nicht Mützen, Cap, Baseball. Ja, Muslime, modern, Baseball, MashaAllah. Hey, Ayam, wir werden am Ende sagen, Ayam im Gebet. Onkel Sam. Halloween. Helm? Ja, ist kein Problem, Helm. Auf jeden Fall, wenn du das immer trägst, ist das Imam. Auf jeden Fall, Al-Imama, Kopfbedeckung ist, was man benutzt, damit man den Kopf bedeckt. Diese Mützen, was wir haben, die Frauen, was sie von Hijab, alles ist Kopfbedeckung. Das heißt nicht, dass das etwas, was dein Kopf bedeckt, dein Haare sozusagen bedeckt, aber nicht, das muss nicht bis zu Hals sein. Nur den Kopf. Es gibt manche, die haben gesagt, Gelehrten, die haben gesagt, da muss man auch die Ohren bedecken. Das ist, oder das muss sozusagen alles, was vom Kopf ist, bedecken. Aber barakallahu fikum, diese Mützen, die machen das. Und das ist Imam. Na, Osman. Ja, dann machst du, wenn du Messer machen willst, dann über die Schuhe, nicht über die Socken. Genau. Ja, wenn du auch die Schuhe ausziehst, dann kannst du beten mit deinen Socken. Kein Problem. Ja? Aber hier, wenn du Wudu verloren hast und du hast Messer schon auf die Schuhe und die Schuhe ausgezogen, dann kannst du nicht mehr die Schuhe nochmal anziehen. Ne? Aufpassen. Weil dein Messer verloren ist, weil du die Schuhe ausgezogen hast. Ein Bruder sagt, ich hab Socken angezogen und dann Schuhe. Ich habe Wudu gemacht, Socken, Schuhe. Und dann später bin ich in die Moschee gekommen und ich habe die Schuhe ausgezogen und bin reingegangen und ich habe gebetet. Und dann wieder habe ich die Schuhe angezogen. Und später habe ich Wudu verloren. Kann ich über die Schuhe Messer machen? Ja. Weil er die ganze Zeit Wudu gehabt hat und Wudu von Waschen, nicht Wudu von Messer gehabt hat. Aber die zweite Variante, was er fragt, er hat Wudu gemacht, Socken, dann Schuhe, dann ist er gegangen in die Moschee. Dann hat er sein Wudu verloren. Ungültig war Wudu. Dann hat er über die Schuhe Messer gemacht. Dann hat er die Schuhe ausgezogen. In Moschee hat er gebetet. Alles in Ordnung. Dann ist er nach draußen gegangen, der hat die Schuhe angezogen. Und er will jetzt wieder Wudu machen. Kann er über die Schuhe oder über die Socken streichen? Nein, weder noch. Warum? Weil die Füße nicht in den Socken oder in den Schuhen waren, nachdem er gewaschen hat, sondern nachdem er Messer gemacht hat. Und das habe ich gesagt, barakallahu fikum, und zwar die Sache mit dem Ich habe das gesagt auf Arabisch. Ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch erklärt habe. Das ist das Gleiche, wenn du zwei Socken hast. Also du hast Socke und dann drauf eine. Und du machst Messer über den anderen, den zweiten. Und wenn du das ausgezogen hast, dann ist das Gleiche. Du musst dann später, wenn du kein Wudu hast und du machst Messer über die zweite, dann kannst du nicht mehr nochmal machen. Ja? Immer über die erste, die letzte, die obere. Ja, entweder die zwei dann ausziehen, oder wenn du nur über eine machst, dann bleibt das nur für die eine. So. Wie bitte? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Der kann anziehen, wenn er rausgeht, nach dem Messer. Aber wenn er wieder Wudu machen will, dann kann er nicht über das Weite machen, weil er das ausgezogen hat. Oder der macht nur über die obere. Klammer mit. Der hat Wudu gehabt. Der hat Wudu gehabt. Der hat zwei Socken, zwei Paar, an. Der ist nach Hause gegangen. Der hat die obere weggemacht. Aber der hat noch Wudu. Okay? Der hat noch Wudu. Dann hat er Wudu verloren. Ungültig. Dann hat er Messer über erste Socke gemacht. Und hat die zweite drauf angezogen. Jetzt hat er Wudu nochmal verloren. Das ist deine Frage. Und er will jetzt Wudu machen. Kann er Messer über die zweiten machen? Nein. Weil er Messer über den ersten gemacht hat. Aber wann kann er das machen? Klammern. Er hat Wudu gehabt. Angezogen. Die Socken. Zwei Paar. Der ist nach Hause zurückgegangen. Der hat noch Wudu. Der hat noch Wudu. Der hat ausgezogen. Der hat noch Wudu. Wieder angezogen. Verloren. Der hat Messer über den zweiten gemacht. Kein Problem, der kann über den zweiten machen. Ja, es gibt verschiedene Varianten, wie er das mal macht. Nein. طيب. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ما بدنا نطيل. ما أتصور إذا في عندكم فقط أعطيكم خمس دقائق إذا في شيء عام مهم تفضلوا. الموضوع ولا عام؟ طيب. تفضل. استنى هلا تخرج تاخذ الأجر خير لك. نخلص الآن. كيف؟ الجد على ابناء البنت. لا. لانه الاب هو الملزم بهم. والجد لا. لانه المرأة تحولت النفقة تبعها من زوجها من من من من ابيها الى زوجها. والزوج ملزم بها. نعم. قال ابو البنت مو ابو الابن. ابو البنت مو ابو الابن. نعم. ايه. استخدام الكحول الخارجي يجوز. لا بأس باستخدام الكحول خارجي. نعم. هذا. لا بأس. لا بأس ولكن ما في شيء ان شاء الله. هذا استخدام خارجي فلا بأس باستخدام الكحول خارجا. بس مو داخليا. نعم. عيني عيني جد عنده اولاد اولاد بنته. طيب الزوج موجود ابوهم موجود فابوهم ما ينفق عليهم. فهل يجب على ابو البنت انه ينفق؟ لا. بس بده يتصدق ويعمل، هذا مسألته. وانما النفقة واجبة على الاب حتى على البنت. لا. اذا كان ابو الولد يختلف. يختلف. الجد مثل الأب. النفقة يعني أنه زرق في دي فاميليا. Der Vater muss für die Familie sorgen. هذه مسألة أخرى. هذا يسمى صلة الرحم, هذا تسمى استحباب, أنت تعمل شيء خير. ولكن عم يقول لك يجب يجب يجب. لما أنت حكيت لي مرة وجوب صلة الرحم على الأب والأم وما على والأب والبنت وما دل. هنا هذه صلة الرحم. مهم. بس النفقة غير. هل يجب على أمك تنفق عليك؟ طيب وعلى أبيك؟ أي أبوك ينفق عليك؟ لازم. بس على أمك؟ أبوك. أما أمك عليك؟ خلاص هذا هو. أختك تنفق عليك وجوبا وأنت تنفق على أختك وجوبا. إذا كانت مو متزوجة. أي أما إذا كانت متزوجة؟ زوجة. نعم. الأصل لا يستخدم سواك. الأصل في الدرس يحط السواك في جيبه كما في صلاة الجمعة وهذه الأمور ويستمع ويلتزم, ما يستخدم لا سواك ولا يلعب بشيء ولا يضحك ولا يعمل حركات لهنيك. هذا اللي بده الأجر, اللي بده الأجر.